Drang im Überschwang, so fühl ich mich schon ewig lang. Ich komm nie an, will immer weg, halt's nicht aus auf einem Fleck. Ausgezogen und abgeflogen, so glätten sich die inneren Wogen. Fluchtgebärden, Tag um Tag, der Abbruchzwang ist wirklich stark. Reiß dich raus, wo du grad bist, vogelfrei gezwungen ist. Nie geblieben, gehetzt getrieben, so ist es dir tief eingeschrieben. Von diesem Drang komm ich nicht los, ein Strom mit seinem Floß. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß gar nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch das hat ja keinen Sinn. Ich will raus, wo ich bin, manchmal denk ich nur, ich bin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht wohin. Beziehungskiller bin ich auch, hab nie gefunden, was ich brauch. War immer alles viel zu dicht, nach zwei, drei Wochen ist dann schick. Mit Freundesbanden hab ich's schwer, bevor sie wachsen, schieß ich schon quer. Flüchtigkeit heißt die Devise, brauch jeden Tag eine frische Brise. Im Kino selbst halt ich's nicht aus, nach 10 Minuten muss ich raus. So eingezwängt und festgelegt ist ein Ort, der mich erschlägt. Nur die weite Flur ist Freiraum pur, wo ich wandeln kann, einfach stur. Die Offenheit in Welten fällt, ja, das ist meine Welt. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß gar nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch das hat ja keinen Sinn. Ich will raus, wo ich bin, manchmal denk ich nur, ich bin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht wohin. Was das nur soll und hege einen tiefen Groll. Wann hört das endlich einmal auf oder ist das nur der Zeitenlauf? Zur Ruhe kommen, das wäre gut. Ich wünsche mir ganz kühles Blut. Doch dieser Wunsch ist Illusion. Ich spüre es ja schon. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß gar nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch das hat ja keinen Sinn. Ich will raus, wo ich bin, manchmal denk ich nur, ich bin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch das hat ja keinen Sinn. Ich will raus, wo ich bin, manchmal denk ich nur, ich bin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß gar nicht wohin. Ich will raus, wo ich bin, doch das hat ja keinen Sinn. Ich will raus, wo ich bin, manchmal denk ich nur, ich bin. Ich will raus, wo ich bin, doch ich weiß ja nicht wohin.